Schale ist die alte Haut der Welt. Vieler Jahre Sorgen falten, dass der Frost sie überfällt. Computerband, programmierte Muntermacher, schütten Frohsinn übers Land. Und wenn nachts noch Frauen schreien, die Nachbarschaft nicht hört, auch wenn lautes Kinder spielen, brave Bürger Ruhe stört. Was ich weiß, mach mich heiß. Schneiden durch die Regenbogenschlucht. Und am Rand liegt überfahren, wer die blaue Blume sucht. Fire!